Modelltest 1. Hörverstehen Teil 1. Sie hören nun 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Texte nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 41 bis 45. Markieren Sie plus gleich richtig und minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Wir befinden uns auf dem Erzeugermarkt in Frankfurt an der Konstabler Wache, einem Bauernmarkt, wo vorwiegend heimische Produkte direkt von Erzeugern verkauft werden. Viele Produkte kommen aus dem biologischen Anbau. Wir haben einige Personen gefragt, was sie über das Thema gesunde Ernährung denken. Nummer 41. Gesund zu essen ist für mich wichtig. Wie Sie sehen, habe ich gerade viel frisches Gemüse und Obst gekauft. Ich kaufe auf dem Markt ein, weil es hier nur Produkte aus der Region gibt. Die sind einfach am frischesten. Warum soll ich Äpfel oder Bohnen kaufen, die über 1000 Kilometer mit dem Flugzeug hierher transportiert worden sind? Die langen Transportwege sind bestimmt nicht gut für die Qualität der Lebensmittel. Nein, ich kaufe ganz bewusst nur Sachen von hier. Auch wenn ich im Winter eben auf Erdbeeren verzichten muss. Nummer 42. Gesunde Ernährung. Fragen Sie mich das, weil ich gerade eine Tüte Pommes in der Hand halte? Aber im Ernst, ich finde, man sollte das mit dem Essen nicht übertreiben. Ganze Generationen vor uns haben sich auch nicht so gesund ernährt und sind alt geworden. Und ich finde, es gibt heute in der Welt größere Probleme als gesundes Essen. Was mich betrifft, Essen interessiert mich nicht so besonders. Ich habe keine Zeit und keine Lust zu kochen. Meistens esse ich in der Kantine und am Wochenende bestelle ich mir eine Pizza. Nummer 43. Meiner Meinung nach muss man mehr für die Gesundheit tun, als sich nur gesund zu ernähren. Ich finde, die Leute hier essen viel zu viel und bewegen sich immer weniger. Und wenn man 3-mal am Tag Fleisch isst, ist es ungesund, auch wenn es Biofleisch ist. Wirklich gesund lebt man, wenn man regelmäßig Sport treibt. Ob das jetzt Radfahren oder Joggen ist, ist ganz egal. Nummer 44. Mein Problem ist, dass ich mich gesund ernähren muss, obwohl mir ungesunde Sachen besser schmecken. Ich muss Diät halten, darf keinen Zucker und nur wenig Fett essen. Naja, toll ist das nicht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, früher, als ich noch alles essen durfte, hat mir Essen mehr Spaß gemacht. Aber es lässt sich halt nicht ändern und gut ist es sicherlich, dass ich meine Ernährung geändert habe. Nummer 45. Ich finde, nur wenige Leute können es sich wirklich leisten, gesund zu essen. Ich kaufe hier nur etwas Obst, weil es einfach besser schmeckt. Aber Wurst und Fleisch muss ich im Supermarkt kaufen. Haben Sie die Preise für Biofleisch hier gesehen? Wer kann das denn bezahlen? Ich verstehe nicht, weshalb gesundes Essen immer noch so teuer ist. Vielleicht könnte die Politik hier irgendetwas ändern. Steuern senken oder so.